Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo. Wow, ja, voll. Ja, wir sind gerade auf dem Weg über die Nibelungenbrücke zum Urveranermarkt. Herzlich willkommen. Ich bin nervös, mein Pulsschlag ist auf erhöht. Wir machen eine Außenstelle Kostverfechter. Diesmal vom Podcast am Sonntag. Wir werden uns den kulinarischen Highlights des größten Jahrmarktsgeschehens in Linz widmen. Findet zweimal im Jahr statt, der Urveranermarkt. Und wir sehen da schon, weil wir gängen eben schon über die Nibelungenbrücken. Schau, das Riesenrad. Wir werden mit keinem einzigen Fahrgeschäft fahren, sondern... Wieso nicht? Ja, weil es geht ums Essen. Es geht ums Essen und es geht darum, die kulinarischen Ereignisse, die Gelüste. Dieses ganze grausliche Zeug, was ich sonst nie essen würde. Ja, genau. Na, also ich werde kein Fleisch essen, von daher heute schau mal das meiste weg. Ja, also das ist sozusagen die große Thematik des heutigen Podcasts. Hast du gecheatet und vorher noch ein Pantolock oder ein Passepartout genommen? Nein, einen Kaffee habe ich getrunken. Ah, okay, ja. Dann würde ich mal sagen, gleiche Bedingungen, sowohl für mich wie auch für dich. Sehr gut. Und jetzt kann losgehen, oder? Ja. Stürzen wir uns hinein in die Masse aus Palmöl, Kokosfett, gesättigten Fettsäuren, schlecht ranzigen, ausfrittierten Backwaren und überteuertem Essen. Und einen Haufen Leid. Ja, dann kommen wir nochmal zu der wöchentlichen Frage. Was war denn dein kulinarisches Highlight, Pia? Diese Woche? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also was man ganz gedacht hat, obwohl ich sehr im Stress war, immer sehr gut, sehr regelmäßig und selbst gekocht und selbst gegessen. Das finde ich immer, dass das... Ja, vorher. Aber wenn das eine Diätologin nicht hinkriegt, wer sollte das sonst hinkriegen? Und was war dein Highlight? Boah, ich muss auch noch geschwind überlegen. Hui! Schwierig. Ernährung im Allgemeinen. Ja. Ja, machen wir mal Pause. Ja. Ja, ich frage jetzt einmal die Frau Wildfellner, was ist deine Assoziation mit dem Urveranermarkt? Positiv wie auch negativ? Wahrscheinlich wird es, ich weiß nicht, mal. Das Coolste am Urveranermarkt war eigentlich immer das Gelände. Weil man hat eigentlich man hat nämlich außerhalb dieser furchtbar narrischen Zeit, das jetzt warme 10 Tage, im Jahr in der ein bisschen so außerhalb der Stadt direkt einen lässigen gratis Parkplatz gehabt und hat dann nicht mit dem Auto direkt in die Stadt reinfahren müssen, sondern das hat man da stehen lassen und dann ist man halt mal die anderen Sachen zu Fuß oder mit die Öffis gemacht und seitdem sie auch die Tiefgaragenplätze vollkriegen müssen und man da nicht mehr parken darf, ist die Hölle los und alles ist zupackt und das ist komplett eine Betonwüste und da wird gar nichts mehr gemacht daraus. Das ist meine positive Assoziation gewesen und gleichzeitig, es sind viel zu viele Leute in der Stadt, die sonst nie in der Stadt sind und das merkt man und das ist schräg. Also das ist jedes Mal wieder eine neue anthropologische Studie, die auf dem Ganzen verweilt. Und ja, kulinarisch war mein größtes Highlight das Schweinesolarium. So etwas Degradierendes mit Lebensmitteln habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Es war ja der Spanferkel und drüber haben sie geschrieben Schweinesolarium. Mhm. Voll. Ja. Danach habe ich ja diesen Albtraum gehabt, dass man eine Sau wirklich in ein Solarium reintut, was so heiß wird, dass es zu einem Spanferkel wird. Mhm. Und die Sau aber noch gelebt hat dabei. So. Das war ein furchtbarer Traum. Damit Sie die Hörer auskennen, wieso ich jetzt auf einmal leiser war, wenn wir haben soeben die feindliche Linie überschritten. Wir sind jetzt schon am Gelände. Das ist geil. Das ist so richtig geil. Der erste Langosch, die ersten Pommes, die erste Knabberwurst werden angeboten. Warum tut man Brot in Fett ausfrittieren? Das hat sich mir irgendwie noch nie so. Also das heißt, wir starten mit einem Langosch in die Garde rein, oder? Ja, ich bin dafür, ja, ja, Zuckerwatte, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Aber wir nehmen nicht gleich den erstbesten Langosch an. Natürlich, Guschelbar, ohne da jetzt wirklich Werbung zu betreiben, dieser pinke Stand, der gehört absolut dazu, wenn man sich schlecht ernähren möchte und wenn man einfach absolut auf null Geschmack setzt, dann ist man beim Guschelbauer richtig. So, was gibt's da? Ich glaube, türkischen Honig, den wollte ich schon ewig einmal wieder kosten. Mhm. Und diese Kokosbussel, die finde ich auch immer ganz interessant. Aber als, muss das vom Guschelbauer sein? Ja, irgendwas schon. Aber schauen wir einfach sonst einmal durch und schauen wir mal weiter. Ach, so schöne Pullover, gab es mir so ein, also ich weiß nicht, ob das von da ist. Ja, wenn du das verdauen kannst, dann kann man da halt schon zuschlagen. Tja, sicher, das schaffen wir dann schon. Ja. Ach, ja. Rein ins Gewirr, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Schaut es mir wieder aus dazu. Kulinarisch gibt es hier anscheinend wirklich zwei verschiedene Lager am Urfermarkt. Einerseits. Sauerspeisen und Süßspeisen. Ja, erstens das. Aber was ich eigentlich gemeint habe, ist, es gibt mehr diese Standeln und dann gibt es wirklich so diese Verpflegungseinrichtungen, die so wie das, was man da jetzt auf der linken Seite, diese Creperie sieht, ganz urig, so im Almhüttenstil gemacht sind. Das ist aber relativ neu. Weil es gibt ziemlich althergebrachte Dinge, so wie diese Riesenschaumrollen und der Fruchtspieß und eben das Langosch und das Lebkuchenherz, was ja jedes Jahr dabei ist. Und das ist aber ziemlich neu. Ja, hallo. Danke. Wir haben eine Radiosendung. Okay. Ja, kulinarische Sachen kann man besprechen. Kulinarisch, reden wir über Heuschrecken. Nein, über Entomophologie spricht man anders. Was ist eigentlich ein Highlight kulinarisch da noch dran? Habt ihr schon was gibt's gegessen? Ist ja. Was als unser Highlight? Wirklich? Das ist aber lieb. Also, ich sag's euch, es ist gern alles, was es gibt. Ja? Alles. Ja? Scheißegal. Ist der Wurscht, wie es schmeckt dann? Es ja. Geht nur darum, Kost. Oder eine deftige Unterlage für Tier zu schaffen. Nein, das deftige Unterlage brauche ich nicht. Also, okay. Ich möchte einfach kosten, wie es schmeckt. Okay. Egal ob Weinbergschnecken oder Heuschrecken oder Mehlwürmer, alles gut. Du bist einfach allem aufgeschlossen. Genau so ist es. Das ist ja aber voll die coole Eigenschaft. Gut erzogen. Ja, das wird das da unbedingt beide. Was am Teller kommt, das wird gegessen. Sauber. Echt sauber. Hat Mama gesagt, so ist. So schaut's aus. Und, habt ihr auch schon was probiert? Außer Bier? Nein, eigentlich nicht. Schau. Aber das Bier ist auch gut. Ich habe bis jetzt nicht nur Bratwürste gegessen. Aber die waren wenigstens gut, oder? Die waren voll gut. Sehr gut. Aber ist das selber? Das ist ja relativ neu, was man da sieht. Über das ist gerade gegangen. Das waren diese Freak Shakes Factory, wo man sich ganz individuelle Shakes, Milkshakes zubereiten lassen kann. Das ist ein Blödsinn, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Vielleicht probieren wir noch an. Gehen wir mal weiter. Ja, Baumstriezel, das ist was, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ursprünglich eben aus der böhmischen Region. Hast du schon mal einen probiert? Ja, sicher, aber da nicht, einmal auf einer Markt. Ich war wieder nicht, in der Krumau gibt es ja des Öfteren. Genau, da haben wir gegessen. Aber ich fände es zwar schon richtig geil, aber das erste Erlebnis wird man niemals wieder reproduzieren können, wenn man den Baumstriezel das erste Mal gegessen hat. Beim zweiten Mal denkst du schon eher so, das Zeug ist so zuckrig, das biegt und so. Aber das erste Mal. Jetzt sollen wir unseren Baumstriezel teilen, fangen wir mal an. Ich möchte mal was Saures essen. Ja, okay, dann gehen wir zuerst einmal zu was Saures. Ja, da vorne gibt es wieder Fruchtspieße. Also mir kommt vor, das Angebot wiederholt sich alle 5 Meter. Wir können aber dann da so eine Reihe abwärts gehen, vielleicht ist da was los. Ja, unbedingt, machen wir das. Voll, also damit diese visuellen Eindrücke ein wenig da drauf sind. Wir sind gerade vor dem Autodrom-Standl, es sind nicht richtig viele Leute, aber es sind gut besucht. Softeis. Für Softies. Ja, und auch diese ganzen Gerüche aus Schweiß, Bier, Urin, Mais. Genau, Mais. Ja, da Waffelmacher. Thomas, heut wird uns schlecht, das sage ich da. Eine Runde über Kopf. Ja, es stinkt wirklich ein bisschen. Ja. Das stimmt. Ja, überhaupt dieser Fettgeruch, das ist was echt eklig ist dann. Ich glaube, ich muss nicht einmal was essen, dass ich mir übergeben kann. Gerbenteig, Knoblauch, Salz, die Zutaten für einen herrlichen Langosch. Also einen Langosch habe ich ja tatsächlich erst vor 2 Jahren erst einmal gegessen, weil irgendwie habe ich das schon immer total pervers gefunden, wie man einen Teig komplett ausfrittieren kann. Also da freuen sich die Arterien. Oh ja. Also vom Olfatorischen muss ich sagen, also das ist ein Hammer. Das ist wirklich gut. Cool. Das trieft ja voller Fett. Was glaubst du, ist das perfekt? Und dann wird das dann bestimmt auch noch mit Öl eingestrichen. Knoblauchöl. So schaut's aus. Also ich verzehre jetzt gerade den Langosch. Er ist so richtig geil. Eigentlich teilen wir uns, oder? Der will eh mitessen. Aha. Also das Knoblauch zeigt, das ist ganz gut drauf. Aber es ist halt echt, es ist voll dünnes Brot und voll angesaugt mit Fett. Langosch halt. Aber nur für wäre es aber wirklich tatsächlich diese Knabberwurst gefunden. Ja. Das war sehr beliebt. Also, dieses Knusprige fixt halt wirklich an. Es ist im Grunde wie ein riesiger Brotchip. Oh mein Gott. Fett. Also, man kann sagen, es ist die etwas ungesündere Variante der Reiswaffel. Mhm. Etwas. Die Betreiber haben uns auch noch gesagt, das ist eine ungarische Spezialität. Das ist nur ein normaler Germteig, der in irgendeinem billigen Öl ausfrittiert wird und dann mit Knoblauchpulver bestreut. Und Knoblauchöl, oder? Ich weiß nicht, wie das mit Öl genau funktioniert. Aber das ist gut. Wow, und wir stehen da gerade vor einem Boxautomaten, wo der Michael Jackson drauf ist. Das schaut wirklich ein bisschen aus wie der Michael Jackson. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Langosch gegessen. Und die Party ist gut am Overaner Markt. Außerdem stehen wir mal gegenüber von den Snots, der VIP Alm Lounge, wo man anscheinend nur geladen reinkommt, wo die Schickeria, die heißt Volev, die hat Volev an Linz feiert. Also man sieht keinen. Das sagt schon eh alles aus. Aber ich glaube, da kann man sich einfach auch einkaufen, so wie das ausschaut. Nach einem halben Langosch muss ich sagen, mir ist leicht übel. Mir ist auch schon schlecht, voll gut. Ich bin für Cola mal demnächst. Ja, irgendwas, dass man nicht mehr so übel ist. Also wir befinden sich beim nächsten Standl und es gibt Spiralkartoffeln. Was ist eine Bubblewaffel? Bubblewaffel? Ja, da rechts Bubblewaffel, sowas habe ich noch nie gesehen. Und da rechts kann man sich ein magisches Horoskop von einer total grausigen Hexe, also sie ist aus Plastik, deswegen kann man das sagen, geben lassen. Habe ich noch Brüssel-like vom Hey, mir ist jetzt schon übel. Aber meine Lippen fühlen sich so gepflegt an wie selten. Also ich kenne kaum einen Lippenstift, der so die Lippen so schön pflegt wie der Langosch. Also bei trockenen Lippen kann ich das echt empfehlen. Ja, also wir nehmen einmal Spiralkartoffeln und einmal so eine Bubblewaffel. Nein, zuerst einmal Spiralkartoffeln und nachher dann vielleicht eine Bubblewaffel. Ich will eine Bubblewaffel. Okay. Wie bitte? In dieser Bubblewaffel, ich bin ein Grillberger doch überzeugt, dass ich jetzt auch nicht essen werde. Ist so viel Nutella drinnen, wie in dem ganzen Jahr nicht gegessen habe. Das ist so eine Waffel, die ist in der Form von einer Luftpolsterfolie und total geil, mit voll viel Nutella, Vanilleeis und Schlager was gefüllt. Die Erdbeere zur Dekoration habe ich natürlich gleich mal runtergegessen. Ist echt sehr gut, aber ich glaube, es ist echt heftig. Es ist wirklich viel Zeug, aber es schmeckt verdammt geil. Eine Kalorienzuckerbombe, ja? Total, ich glaube, ich werde nicht schlafen können. Wie sind deine Spiralkartoffeln? Sehr leicht. Wird reduziert. Ja, die sind natürlich wieder mal alles deep fried. Das ist das Beste. An so Jahrmärkten. Da kann man sich ganz sicher sein, dass alle Keime aufgetötet worden sind. Ist das so für eine Diätologin, dass eigentlich die Essenstände bedrohlicher wirken als die Geisterbahn? Ich finde die Geisterbahn trotzdem nicht mehr bedrohlich, ja. Okay. Aber ich glaube, das würde jetzt am Obermarkt gar nicht ankommen, wenn man da jetzt irgendwie einen schönen Foodtruck herstellt, der irgendwie Pastrami oder irgendwelche frischen Quinoa, Amaranth-Salate oder so verkauft hat. Und ich glaube, wenn man am Ufermarkt ist, dann will man Trash. Und ich meine, die Leute sind ja auch ein bisschen trashig, oder? Das Zielpublikum. Mir zwar quasi. Ja, ja, cool. Also man erwartet sich ja, wenn man auf den Supermarkt geht, dass man Trash kriegt. Diese Bubble-Waffel ist aber relativ neu im Angebot. Und ist eben auch ziemlich stylisch gemacht. Ich habe eh ein Foto gemacht davon. Ja, die Spiralpommes, die kenne ich ja schon ewig kennen. Ah, du kennst die? Von diversen Weihnachtsmärkten. Aber was da super ist, sie haben Knoblauch, Pommesgewürz, Käsegewürz, solche Sachen haben sie an der Bar draußen. Das heißt, man kann sich selber nachwürzen, also ich bin ein Fan. Spiralpommes verspeist. Mir ist noch mehr übel. Hier blockt es ja schon voll bei beim Bubble Wrap. Bubble Waffel. Ich will was Gesundes. Letzter Tag, 4 Stück Bratwürst und um 4:20. Also für alle, die was noch nichts erwischt haben, schnell. Aber ich glaube, wenn wir im Podcast da online stellen, dann sind wir schon durch. Ja, wir suchen sie das nächste Standl. Auf geht's. Gott sei Dank fahren wir mit keinem Vorgeschäft, weil das wird echt beim Morgen nicht mehr aushalten. Ich brauche einen Schnaps. So, wir betreten schon langsam den Stand oder das Areal für die alten Leute. Das war immer das Langweiligste. Nicht für die Kinder. Ja, wie man sie Terrassen bauen kann. Zäune. Und ich bin schon gespannt, ob es auch vielleicht Vorstellungen gibt, wie man einen deutschen V-Hobel betätigt. Oh, wahrscheinlich nicht. Ja. Die Saison ist vorbei. Ja. Oh, der Kräuterball ist auch wieder da. Komisch, Dan Lucke ist nicht da. Nein, ist er nicht, aber wir könnten. Sollen wir mal einige in die Halle ziehen? Ja, vorher kaufen wir sich mal ein paar Söcken. Nein, hier, dafür. Hm? Wir müssen da noch draußen bleiben. Ah, wieso? Weil wir da draußen schauen müssen. Ach schau, da gibt es Leute, oder? Also was mir jetzt schon aufgefallen ist bei den Leuten, so Österreich-Pullover sind voll in und trendig. Ja, ich glaube, das ist diese ganze... Mit dem Wappen hinten drauf. Ja, ich glaube, das ist dann das perfekte Outfit für das nächste Andreas Gabalier-Konzert. Ah, super. Boah. Ich muss aufstoßen. Oh je. Ja, dann kaufen wir sich mal Cola oder irgend sowas. Schau mal, da gibt es Brezen. Schau mal, da gibt es viel. Ja, ich bin kein Wurst. Nur ein bisschen Wursti. Das wäre ein bisschen schade. Schau, da gibt es viel Laugenbrezen, Pizzabrezen, Nussbrezen, Schokobrezen, Krapfenbrezen, Apfelbrezen, Mozartbrezen, Mohnbrezen, Krapfenbrezen, also und dann fangen sie Schoko, Nussbrezen, Pizzabrezen, Laugenbrezen, ja. Ja. Ich will keine Brezen. Das ist voll riesig. Also wann magst du mal eine Laugenbrezen? Oh, da haben wir schon einen Hobel. Ja. Wir könnten warten, bis die weg sind und einen dann interviewen. Aber es ist der Gigant. Ah, es ist der Gigant. Professionell Gigant Multihobel mit 3 Einsätzen. Tatsächlich. Aha. Danke schön. Ja, da machen wir jetzt einmal Pause und werden sich auf das konzentrieren, wie das jetzt ausschaut. Natürlich auch schön der Ochs im Weckerl, da hat es einen Spanochsen gegeben. Es gibt lauter so wilde Sachen da am Veranermarkt. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Und schon wieder rennen Leute mit diesem Österreich-Wappenpullover umeinander. Ja, der ist trendy. Das zeigt einfach den neuen Nationalstolz der österreichischen Bevölkerung. Hey, das Wetter wird immer schlechter und Sarah, gehen wir mal rein und schauen uns die Ausstellungen an. Die Gewerbeausstellungen. Ja. Das ist jetzt die Halle A, B, C. Da gibt es Staubsauger. Staubsauger und Käse. Spannend. Geil! Ich kann die Eindrücke gar nicht zusammenfassen. Also, ich bin rechts die Dame mit dem großen Dirndl, die Staubsaugt und Sägespäne am Boden verteilt, aus einem Plastikbecher. Die finde ich am spannendsten von der Aufmachung her. Die sieht alle Blicke auf sich. Wegen ihren Dirndl. Ja, und wegen ihrer metallischen Converse. Aber ich finde links dieses Thermofit, das Wackelbrett, auch ganz spannend. Auch nicht schlecht. Man merkt, die Leute haben sich den Tinte. Wahnsinn, Wahnsinn. Und Herr Grillberg, da kommen die Jacuzzis. Wow. Das Teil, also der Jacuzzi ist größer wie unser ganzes Schlafzimmer. In diesem Teil kennt man voll die wilden Partys feiern. Da können auch voll viele Leute drinnen. Ist das ein Kühlschrank? Nein, es ist ein Whirlpool, ein Jacuzzi. Ja, aber da hat es voll. Das ist da vorne. Ich glaube, das ist irgendwas zur Reinigung. So eine Filteranlage. Schade, dass es kein Kühlschrank ist. Das Alter kann auch eine Behinderung sein. Ja. Der war mir jetzt klar. Lauter Blödsinn in Wahrheit. Lauter Blödsinn. Da gibt es Drohnen, glaube ich. Das wird jetzt gerade einmal wieder da. Wow. Thomas, ich komme mal mit Rot vor. Ja, immer. Die Leute spüren voll motiviert, aber man erkennt schon die Traurigkeit in ihren Gesichtern, dass sie das schon 10 Tage machen. 10 Wochen eigentlich ist sie wieder zu. Die spüren mit dem Adrenalin. Ja, kulinarisch hat das halt natürlich nichts zu bieten. Doch, da vorne gibt es Hundeleckerlis. Oh, also, super. Und Käse beim Eingang. Käse beim Eingang hat ihn. Und natürlich gibt es auch was zum Essen. Überall gibt es was zum Essen. Damit die Leute immer das Motor in der Lage haben und steht. Das ist schon so übel. Spinne gibt es mehr Speck. Das muss man schauen. Und Sägespäne. Wow, Sägespäne. Achso, das ist vom. Vom Zirnbett, oder? Heimatkult sind diese Nächen. Heimatkult sind diese super tollen Österreich-Pullover, falls da wer interessiert ist. Ganz viel Blödsinn. We will be back. Shoutout zu Michael. Mr. F. Michael F., du weißt, wer du bist. Wir sind da gerade am Stand vom Vorwerk. Kein Wunder. Es gibt den nächsten Kobold. Check it out. Schau, der Obfisch ist ganz der Fight, genauso wie die Leute. Ja. Der Küchenstolz V-Hobel heißt jetzt Mini Wieslicer. Ich glaube, das ist alles dasselbe. Aber das finde ich immer so faszinierend auf diese Industrieausstellungen, diese Kochvorführungen, weil die Leute einfach so diese extreme Begeisterung an den Tag legen. Jetzt, boah, der fette Karotten. Hast du schon mal so fett? Woher hat er diese fetten Karotten? Das ist unglaublich. So eine Karotte ist fast so groß wie eine ganze Zucchini. Sollen wir sie zubestellen? Ja, bis die Leute schauen. Aber so. Hallo. Bitte sehr. Was machst du da? Alles macht er. So schau, da drüben wird auch gekocht. Oh, das sind Konkurrenten, oder? Nein, das sind ganz zwei verschiedene Systeme. Warum bist du denn weggerannt? Das ist doch das beste japanische Messer, was es am Markt gibt. Hast du gesehen, das schneidet alles. Tomaten, weiche Tomaten, in Würfel, in Scheiben, in Karos, in Einhörner. Aber fürs Brot, Brot nicht. Weil die Japaner essen kein Brot, gell? Ah. Da gibt es ein typisches Wellenschliffmesser. Und wenn einer weggegangen ist, dann hat er gesagt, wo rennst du denn hin? Solange du bei mir bleibst, kaufst du wenigstens nicht anderswo einen Blödsinn, gell? Wie ich gegangen bin, hat er nichts gesagt. Bei mir hat er das gesagt? Nein, es wollte ein anderer her auch sich verdrucken. Ja, super, was da gibt. Herr Grillberger, ich will so ein Messer nicht. Das bekommst du nicht. Schade, haben Sie das, Aueringer Suppenpulver. Aha, das ist aber gut. Vor allem die Röstzwiebel vom Aueringer kann ich nicht empfehlen. Die haben da die Messepreise, gell, übrigens. Sind die billiger? Ja. Oh. Ich finde trotzdem Wahrheit die Kochvorführungen immer am besten. Da gibt es keine Kochvorführungen. Aber welcher Mensch kauft hier am Uferanermarkt einen Kamin oder einen Der Ofen? Weiß das, wunderschön. So, wir müssen jetzt nochmal zum Bankomat. Sau geil. Per E-Mail. Als Wissen braucht sie eine lange, bald viele Jahre. Erzähl mir etwas über diesen Stand, Frau Wildfellner. Also, da geht es jetzt explizit wieder darum, dass man so schön und so schnell wie möglich und so flott wie möglich alles, sei Obst und Gemüse, was ja sonst im Kühlschrank verfault, weil es ist unmöglich, das mit einem anderen Mittel, außer wie mit diesem Hobel, zuzubereiten. Es ist ganz einfach herzustellen, ganz easy zu machen. Man verletzt sich nicht, man kann alles machen und natürlich das Gemüse essen ist damit auch für Kinder viel, viel spannender und interessanter. Aber der Herr, was mir bei dem Herrn jetzt gerade explizit ganz gut gefallen ist, dass er das ruhiger macht, er erklärt das schöner und er ist jetzt nicht so aufgeheizt. Er ist bewusst, er ist am Ufermarkt und jetzt nicht, weiß ich nicht, beim Teleshopping. Das taugt mir. Wie findest du nur du? Ich meine, außer dass der Hemd top ist. Ich finde eine Zwiebelmax-tastisch. Was Zwiebelmax heißt das? Ja. Ich muss sagen, dass aber diese Stände, wo die ganze Zeit Obst und Gemüse geschnitten wird, dass die am besten riechen vom ganzen Ufermarkt. Die riechen wirklich am besten und wenn die Leute deswegen dann motiviert sind, mehr Obst und mehr Gemüse zu essen, wenn man es besser schneiden kann, dann finde ich das gut. Gerne. Glücklich mit Zuckerwatte, zwei verschiedene Sorten. Wie geht's dir damit? Die Zuckerwattebetreiber sind sehr nett. Wie ich gesagt habe, ich mache eine ganz kleine Menge. Habe ich dann doch gleich zwei gekriegt, eine in Blau und eine in Pink. Die blaue soll die Heidelbeer darstellen, hat eine total coole Farbe. Die Paybox. Na wirklich, also es ist für mich jetzt schon zu hardcore eigentlich, eben dieses ganze Zucker und Fett zu essen. Ich habe das Gefühl, der Anteil an Gemüse ist zu gering. Eigentlich sehe ich mich noch am Salat. Aber dann, wie gesagt, mit den ganzen Vorgeschäften zu fahren. Schau mal, da gibt es was, das schaut aus wie Xena. Das sind voll die großen Brüste und die drehen sich. Also das ist einmal ein Fahrgeschäft, ganz nach meinem Geschmack. Ah, schau mal links, da gibt's Butter. Das ist wie in einer NDR-Doku. Und sie legen ab. Hui! Das ist das Einzige, mit dem ich glaube ich fahren würde. Nein, das geht viel schnell. Das geht viel schnell. Das schaut so richtig laff aus. Die Menge an Futter, was du verschlängst, ist unglaublich. Ja, ich meine, ich bin nicht ohne Grund Diätologin. Ich finde ehrlich gesagt schade, dass du so früh wie auch gegeben hast. Also ich könnte ihn. Das ist perfekt. Ja, ich werde im Geheimen essen, damit die Leute nicht glauben, dass es zu wenig oben ist. Im Geheimen, genau. Das passt perfekt. So, danke. Für dich. Mahlzeit. Nachdem ich ja eigentlich jetzt fast das Raclette-Brot komplett allein gegessen habe, weil man muss gestehen. Oder wer hat den ärgeren Saumagen von uns beiden? Du. Genau. Also ich finde es auch schön, dass du deine Niederlage eingestehst. Und wir sind eigentlich jetzt zurück bei eigentlich, also man würde sagen, es ist der Endgegner, wenn man das so formulieren kann. Wahrscheinlich der Hauptabnehmer der ganzen Zuckerproduktion beim Guschelbauer. Und dann schauen wir mal, was wir da noch finden. 10 Schaumrollen, 10 Netzk. Geil. Ja, das ist der letzte Tag, so eine Riesenschaumrolle. Das ist auch viel grauslich. Ja, schauen wir mal, was gibt's. Dankeschön, danke. Also, Herr Kleinberg, ich würde gerne mal wieder so türkisch Honig ausprobieren. Kaufen. Ja? Und was darf ich? Magst du so eine Marzipankartoffel mal probieren? Nein. Lass mich in Ruhe. Also, jetzt habe ich gerade was ganz, ganz Tolles gesehen. Den Baumstritzel, den kann man als Armreifen verwenden, um sich nicht anzupatzen. Das ist traumhaft. Das Kind war komplett anpatzt. Nee, ich bin Baumstritzel am Arm. Aber es war eine sehr kreative Art und Weise, ihn zu essen. Das muss man ihm schon lassen. Mhm. Also der Grillberger hat gerade beschlossen, dass er mal kein Lebkuchenherz drauf, wo drauf steht, Frauen verstehe drin, obwohl das hundertprozentig zu mir passt hat, weil das ist total lieblos gemacht, der Lebkuchenherz 8,90 kostet und das in unserer Wohnung rein atmotechnisch keinen Platz finden wird. Naja, damit geht aber trotzdem einfach der Sieg Wolferanermarkt kulinarische Eindrücke an mich. Was war dein größter kulinarischer Eindruck? Was waren deine Highlights? Bis auf die Leute, was jedes Mal wieder. Das war schon toll. Wirklich? Ja. Also ich muss sagen, bei mir war es echt der Fruchtspieß. Das war echt schon am frischesten. Und weißt du, was ich jetzt am liebsten hätte? Am Morgen ausprobiert. Nein. Und vielleicht wirklich ein Wasser mit Zitronensaft drinnen. Ja, aha. Das ist gut. Also ich will nur die Packung türkischer Honig zusammen. Genießt meinen Sieg. Und wir verabschieden uns dieses Jahr vom Wolferanermarkt. Es wird nie wieder so Regen geben, weil kulinarisch. Nie wieder bis zum Frühjahr. Nein, kulinarisch ist das jedes Jahr dasselbe da. Zucker, Fett. Also, wer seine Arterien liebt, der bleibt zu Hause. Oder nimmt sie was mit. Aber sonst. Aber glaub ich, das geht nicht. Das geht wirklich gar nicht. Das passt ja. Trash passt zu Trash. In diesem Sinne. Wiederschauen. Yes. Servus.